Besatz am Willkür. Du ein souveränes Reich. Albert Leos Landgäter ist nicht tot. Die feine Sand färbte sich mit seinem Blut ins Rot. Er wollte nur das Ruhrgebiet von den Franzosen befreien. Sie nahmen uns alles jetzt im Ernst, das ist so geht ein Held, den wir niemals vergessen. Heil, Albert Leos Landgäter, du starbst durch feinde Sandverräter. Heil, Albert Leos Landgäter, ich wird man dich rächen, eher früher als später. Er legte Bomben an den richtigen Stellen. Man hörte Explosionen, sah Blitze die Nacht erhellen. Schlageter zahlte es mit seinem Leben, doch es war ihm egal. Sein Leben galt im Kampf, dem Widerstand, da war er radikal. Er war ein Mann von Format, ein Guerilla, ein Untergrundsoldat. Er opferte sein Leben dem Vaterland, denn vor der Exekution er noch aufrecht stand. Ihr werdet es erleben, die tiefer Stache an unser Land. Um ihre eigene erbärmliche Macht zu sichern, stellen sie dich an die nächste Wand. Wir haben den Mut zu sein, was wir nun mal sind. Ganz in seiner Tradition, weder feige noch blind. Heil, Albert Leos Landgäter, du starbst durch feinde Sandverräter. Heil, Albert Leos Landgäter, ich wird man dich rächen, eher früher als später. Er legte Bomben an den richtigen Stellen. Man hörte Explosionen, sah Blitze die Nacht erhellen. Schlageter zahlte es mit seinem Leben, doch es war ihm egal. Sein Leben galt im Kampf, dem Widerstand, da war er radikal. Er war ein Mann von Format, ein Guerilla, ein Untergrundsoldat. Er opferte sein Leben dem Vaterland, denn vor der Exekution er noch aufrecht stand. Wir haben den Mut zu sein, was wir nun mal sind. Ganz in seiner Tradition, weder feige noch blind. Du bist uns ein Beispiel, ein mahnender Held. Wir wissen wie du, dass nur die Freiheit zählt. An deinem Grab rauschen alte Leichen. Wir salutieren, werden niemals weichen. Wir sehen dein Antlitz, wenn wir die Gesichter der jungen Kämpfer schauen. Verteidiger des Reiches in allen deutschen Gauen. Liegt das Land auch am Boden, ausgeblutet und unterdrückt. Der Tag des Aufstands.